Samstag, der 28. August 1975. Eben, als ich bei Edeka war, um mir ein Haselnussgebäck zu kaufen, kam ich mir plötzlich wirklich alt vor. Ich muss endlich wegziehen aus